Ja, dann können wir in die Diskussion einsteigen. Ich schlage vor, dass wir so zwei, drei Wortmeldungen bündeln und du dann... Wenn wir bündeln, dann kenne ich das schon. Ich vergesse beim dritten Frage schon, was die erste gewesen ist. Also bündeln wir nicht und legen gleich los. Lass mal kurz lüften. Lüften, das auch noch. Na gut. Wenn wir wollen, werden wir auch lüften. Frische Luft kriegen und lernen. So, jetzt mal gucken. Fangen wir mal hinten an, bitte, sehen. Schleswig-Holstein habe ich mir vorgeschlagen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist folgender: Sie sprachen von dieser Option. Lassen Sie mich mal das beantworten. Ich vergesse es nicht. Ich kenne mich schon. Sklerotisch. Es wurde ja im Zionismus ja diskutiert, die Möglichkeit, dass, wo das Territorium sein sollte für die Gründung, schon zu Beginn des Zionismus. Sie wissen ja, es gab ja den Uganda-Plan, es gab ja auch vom Baron Hirsch im 19. Jahrhundert die Vorstellung, dass man in Südamerika Länder aufkauft und dort für die Juden, die Robidjan war ja mal ein Vorschlag, also Autonomie für Juden und so weiter und so fort. In der Logik des Zionismus lag es aber, es in Palästina zu gründen, weil das jetzt nicht Palästina für die Juden, Zionisten waren, sondern Eretz Israel. Das war das alte Urland der Urväter. Ja, Sie können den Kopf noch so schwenken, wie Sie wollen. Ich sage jetzt, was es für Sie gewesen ist. Sie können es nicht mögen. Für Sie war das der Fall. Das heißt also, Sie sagten, wenn wir eine Kontinuität haben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass die historische Kontinuität beginnt in dem Punkt, wo wir es mal schon gehabt haben. Und wir müssen auch diese Kontinuität auf sprachlicher Ebene. Der Grund, warum man die heilige Sprache, die Bibelsprache, dann zur Nationalsprache erklärte und erneuerte, war, um diese Kontinuität zu wahren. Jetzt, was ich von dieser Kontinuität halte, kann ich Ihnen verraten. Wie gesagt, erstens habe ich schon immer für Schleswig-Holstein plädiert, aber man hat nie auf mich gehört. Auch damals im Jahre 1948 hat man noch nicht auf mich gehört. Ich war noch nicht da, genau. Aber, und das ist das wichtige Moment daran, die Tatsache, dass man Alternative hätte denken können, von mir aus auch eine Alternative, die nicht unbedingt territorial ist, sondern Autonomie, kulturell und so weiter und so fort, war ja genau dem, was der Zionismus wollte, entgegengestellt. Das heißt, ich versuche ja unter anderem auch zu erklären, warum dieser Grundzug im Zionismus von vornherein ein solcher war, der auf der einen Seite eine bestimmte Zwecklogik verfolgte, und auf der anderen Seite natürlich absurd ist, denn mit was vergleiche ich immer die Tatsache, dass man anknüpft halt vor 2000 Jahren und so weiter, als würden die Deutschen ihre Raison heute hier damit begründen, dass Hermann der Cherusker Varus 9 nach Christus im Teutoburger Wald besiegt hat. Das übrigens die Hermannschlacht und so weiter und so fort hat, ja auch im 19. Jahrhundert im deutschen Nationalismus ziemlich gefüttert und so weiter und so fort. Und immer halten wir das immer für ein Absurdum. Das heißt also, die Frage ist nicht, ob man hätte, sondern die Frage ist, was wollten diejenigen, die historischen Protagonisten des Projekts gewesen sind, was wollten die? Nicht, was Sie oder ich wollten, sondern was wollten die? Und die wollten das. Vielleicht können Sie Ihre beiden Fragen zu einer bündeln, sonst haben wir so einen Dialog, dass wir machen wir es so rum. Das war ja nicht meine Absicht. Okay, nee, war schon. Okay, der zweite Punkt ist folgender, und zwar, Sie sprachen aufgrund der Zwei-Staaten-Lösung, die ja generell bekannt ist, und der, Sie sagen nicht Ein-Staaten-Lösung, Sie sagen halt ein binationaler Staat auf dem Territorium, sagen wir mal, Palästinas und so weiter und so fort. Gut, bei der ersten Option, ich habe da vielleicht fälschlicherweise oder richtigerweise durchgehört so ein bisschen, dass Sie eher die erstere betonen würden. Ich halte das für kategorisch falsch. Ich meine, Sie kennen diese Region mit Sicherheit wesentlich besser als ich, auch historisch. Aber jeder, der mal im Gazastreifen oder im Westjordan gewesen ist, der weiß, dass der Gazastreifen letztendlich eine Steinwüste ist ohne Trinkwasser. Und das Westjordanland ist ein riesiger Schweizer Käse mit kaum Käse und riesigen Löchern. Und diese Löcher sind die Siedlungen. Was kann man da von einem Staat reden? Ja? Also gut, das ist der zweite Moment, aber das war nicht kategorisch. Das war sozusagen irgendwie im Nachhinein, a posteriori. Das heißt, würde man wirklich die Zwei-Staaten-Lösung haben wollen, also was jetzt mittlerweile entstanden ist, muss dann schon aufgebaut werden und so weiter, habe ich ja gesagt, das sind die vier Bedingungen. Erstmal Rückzug aus den besetzten Gebieten, das heißt also entweder mal den Käse endlich mal kriegen, Abbau der Siedlungen bzw. Übergabe der Siedlungen an die Palästinenser. Ich würde denen nicht vorschlagen, diese Siedlungen zu übernehmen. Aus Gründen, die ich architektonisch begründen könnte. Jerusalem als Hauptstadt zweier Staaten und Rückkehr, also Flüchtlingsfrage und so weiter. Das ist kategorisch. Was Sie angeboten haben, waren jetzt im Nachhinein, ist das vereitelt worden. Naja, darum geht es doch die ganze Zeit, dass ich sage, wie vereitelt man diese Angelegenheit? Und das ist so. Wenn man von einer Einstaatenlösung redet, warum ich von binational rede, weil es im gegenwärtigen Zeitpunkt, wir noch nicht zu einer Konsolidierung gekommen sind, dass man sagt, uns ist im Grunde genommen die nationale Identität scheißegal. Soweit sind wir weder auf palästinensischer Seite noch auf israelischer Seite. Deshalb wäre das zunächst mal eine binationale. Ich würde sogar sagen, die Zwei-Staaten-Lösung selber könnte die Grundlage bilden für eine Konföderation, vielleicht auch eine Föderation, und dass sich das dann historisch irgendwie, ja, hat man manchmal gesagt, dass nun zusammenwächst, was zusammengehört. Das heißt, das Problem, von dem ich hier rede, ist, dass ich nichts kategorisch sagen würde, sondern immer sage, historische Optionen und Möglichkeiten. Und meine Frage war heute Abend, warum vereitelt man diese Möglichkeiten? Und wie man sie vereitelt, ist mit der Schweizer Käse-Taktik. Der letzte Punkt ganz kurz. Also die amerikanische Universität in Beirut hat 2009 eine Doppelstudie gemacht, aus der heraus zu lesen ist, dass de facto die nicht-arabischstämmigen israelischen Staatsbürger im Grunde genommen zu bis zu 70% nicht religiös sind. Das heißt, nicht religiös praktizieren, inklusive Agnostiker, inklusive Atheisten. Das hieße ja, und da möchte ich gerne Ihre Meinung wissen, wie definiert man dann einen Juden? Kann man einen Juden definieren, der nicht religiös ist? Ja, natürlich. Aber ich habe versucht, ja heute zu sagen. Schauen Sie, stehen Sie doch auf, damit ich Ihnen in die Augen blicken kann. Erstens, wenn wir die Antwort darauf haben werden, dann werden wir beide den Nobelpreis beantragen. Denn das wäre ein Friedensnobelpreis, denn es wäre auch innerjüdisch dann endlich der Frieden eingekehrt. Also die Juden selber können das nicht finden. Das Problem ist historisch doch so zu verstehen, dass ursprünglich, also erstmal muss man verstehen, im Judentum, und zwar theologisch begründet, beziehungsweise religiös begründet, ist Religion, Volk und Nation miteinander verbandelt. Was ist das Volk? Das von Gott auserwählte Volk, so heißt es im Judentum. Was ist die Nation? Diejenigen, die in das verheißene Land gekommen ist und dort die Nation gebildet hat. Also so ist es im Judentum ursprünglich. Aber abgesehen davon, wenn wir jetzt in die Moderne übergehen, war Judentum in der Tat vor allem, was die jüdischen Gemeinden anbelangt, sozusagen der religiöse Zusammenhalt. Und das hält man sich auch zugrunde, so haben wir auch überlebt. Und dann kommt die Aufklärung, auch die jüdische Aufklärung. Ich erwähnte Moses Mendelssohn und andere Leute. Und diese jüdische Aufklärung will im Grunde genommen das alte religiöse Judentum entweder relativieren, das Reformjudentum, das hier in Deutschland entsteht, oder ganz und gar sich sozusagen der Religion entledigen, um deutsche Bürger mosaischen Glaubens zu werden. Also deutsche Bürger mosaischen Glaubens zu werden und so weiter. Das heißt also, es wird hier etwas aufgerissen, das aber noch immer Fremdkörper bleibt. das hätten die Christen oder die Nichtjuden die Juden aufgenommen und sie hätten assimilieren lassen und so weiter, kann sein, dass das ganze Problem sich sozusagen dann in Europa gelöst hat. Stattdessen hat man nicht nur sie nicht aufgenommen, sondern später ihn auch sogar vernichtet. Das heißt also, die Frage, wer Jude ist, war aufgerissen durch die jüdische Aufklärung und sollte sich von Neuem definieren in einer neuen zionistischen Nationalität. Aber damit einmal kam dieses Vormoderne rein, das Religiöse, denn der Zionismus ist ursprünglich nicht religiös. Der Zionismus war keine religiöse Befreiungsbewegung. Und das ist der Grund, warum ich meine, dass wenn wir irgendwie zu einer Formel gekommen sein werden, wer ist Jude oder wie definiert man einen Juden, dass wir mit Recht dann den Nobelpreis beantragen können. Es ist, wenn es religiös wird, dann gibt es ja ein Kriterium dafür. Wenn es kulturell wird, dann gibt es ein Kriterium dafür. Wenn sie sozusagen ex negativo, das heißt also wie der Antisemit den Juden definiert, gibt es eine andere und so weiter. Und ich kann Ihnen 7, 8 solche Möglichkeiten geben. Das Kriterium müssten wir aushandeln unter uns. Machen wir noch bei Kleber. So, jetzt hatten Sie sich, ich muss mit dem Blick auf die Uhr bitten, wirklich keine Doppel-, Dreifach- oder Vierfach-Fragen zu stellen, auch von Co-Referaten abzusehen. Sie hatten sich gemeldet, bitte. Vielleicht, wenn Sie sich auch erheben könnten und dieses Ding. Ich würde gerne Ihre Einschätzung wissen in Bezug auf Verschärfung von sozialer Frage innerhalb Israels und Zusammenhänge mit dem Krieg, also Kosten und... Also in Berlin gibt es jetzt hier gerade die Zahl von mittlerweile irgendwie 18.000 junge akademische... 30. Oder wie 30. 30 sogar, okay. Dunkelziffer. Ja, wie ist da der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist überall, wo es soziale Fragen gibt, dann muss man irgendwie einen Faktor herbeiführen, der die soziale Frage entschärft. Also erstes Gesetz der Sozialpsychologie, wenn es Konflikte innerhalb einer Gruppe gibt, wenn Sie die Gruppe konsolidieren wollen, bringen Sie eine äußere Gefahr. Krieg und das soziale Problem hängen so miteinander zusammen, dass man immer wieder den Krieg, die Sicherheitsfrage anführt, um das soziale Problem nicht zu lösen. Weshalb auch ein Großteil des israelischen Budgets für Sicherheit ausgegeben wird. Das ist für meinen Griff auch eine der Ängste. Wenn man Frieden, wenn der Frieden um Gottes Willen ausbrechen würden, würden auch alle inneren Konflikte der israelischen Gesellschaft an die Oberfläche gewinnen. Das Klassenproblem, das ethnische Problem von aschkenasischen und orientalischen Juden, das Problem von Alteingesessenen und Neueinwanderern, die Araber und die Juden, die in diesem Land leben. Ich könnte Ihnen 5 oder 6 Koordinaten jetzt aufzählen, die alle diese tiefe Zerrissenheit, die übrigens historische Ursprünge und Wurzeln hat, die hochkommen würden, wenn es nicht diese äußere Bedrohung gibt. Die äußere Bedrohung entweder das Krieg oder ideologisch eben Antisemitismus aus Europa. Solange man weiß, sich sicher weiß, dass es Antisemitismus in Europa gibt und dass wir immer wieder den Krieg auch initiieren können, braucht man auch die soziale Frage nicht einzugehen. Ich rede von einem Land, das im ursprünglichen Urverständnis von sich selbst sozialistisch gewesen ist. Wir haben heute unter den entwickelten Ländern die größte Diskrepanz in den Einkommensraten der oberen und der unteren Zehntel. Ein Land, das ursprünglich mal sozialistisch gewesen ist. So, jetzt hatten Sie sich gemeldet, bitte. Andreas Schlüter, Soziologe. Mir fehlt bei der Dekonstruktion der sozialpsychologischen und ideologischen Konstitution des Zionismus ein Element, das ich meine, das dazugehört, nämlich die Orientierung an westlichen imperialistischen Nationalstaaten, wie wir sie ansatzweise eben, aber nur in der Beziehung im Kemalismus gehabt haben. Aber ein ganz besonderer Blick im Grunde genommen und eine unausgesprochene ewige Orientierung am Siedlergeschehen in Nordamerika, das ja auch nicht wenig durch ausgestoßene, ausgegrenzte, verelendete Schichten stattgefunden hat und das sich ideologisch gleichzeitig präsentiert hat in den höchsten humanistischen Tönen und halt jahrhundertelang mit der Ausrottung der Indianer und der Versklavung von afrikanischstämmigen Menschen sozusagen in Anführungszeichen gut verträglich war. Und das vor allen Dingen auch sozusagen seine Grenzen permanent verschoben hat. Und auch wenn das weil die derzeitigen Gegebenheiten sicherlich nur schwer möglich ist. Die verhält sich die Frage, ob sich im Zionismus so dieser Traum ja auch vom Transfer weitergeht, als könnte man doch den ganzen Kuchen haben, und zwar nicht als binationalen Staat, sondern als ein Jahr kommt vielleicht. So, und daran schließt sich eben natürlich auch die Gefahr an, dass es Kreise in der israelischen Machtgebiete und gerade auch im Militär geben könnte, die dann letztendlich doch davon träumen, in einem groß angelegten Flächenbrand unter Umständen diesen Transfer letztendlich durchzuführen. Also zunächst mal meine ich das, was Ihnen fehlt, dennoch apostrophiert zu haben. Ich sprach von Expansionismus, also das ist Frontierdenken und so weiter. Ich sprach auch von der Selbsteingrenzung. Ich sprach auch davon, dass das zionistische Projekt ein westliches Projekt war. Also das habe ich doch alles gesagt. Ja, das ist richtig. Die große Frage ist die, ob der Transfer bzw. den ganzen Kuchenanteil eine Option ist. Auch das meine ich angesprochen zu haben, allerdings nicht unter dem Gesichtspunkt, dass man wirklich meint, auch den ganzen Kuchen haben zu können, sondern unter dem Gesichtspunkt, dass die Endzeit alle Endzeiten, das heißt also das Samson-Syndrom. Samson-Syndrom heißt, wenn ihr uns bedroht, wir sind westlich, wenn ihr uns bedroht, in unserer Existenz bedroht, seid ihr alle mit bedroht. Das ist der Grund, warum ich auch der Meinung bin, warum die Iraner sich sehr wohl überlegen würden, jemals Israel gegenüber Israel nukleare Waffen einzusetzen. Die wissen ganz genau, was da als Antwort kommt. Ich glaube nicht, dass das Transferproblem, wie Sie das imaginieren, und ist das Ihre Fantasie, oder? Ich hoffe nicht. Das bezieht sich auf Schriften, um Gottes Willen. Ich glaube nicht, dass das heute eine ernstzunehmende Option ist. Sie wurde mal thematisiert, also an Leute wie Meir Kahane und Rehavam Zeevi, Gandhi bezeichnenderweise genannt, haben das verfolgt. Lieberman hat das eine Zeit lang auch apostrophiert und so weiter und so fort. Aber niemand nimmt das heute in Israel als eine ernstzunehmende Möglichkeit ernst. Das heißt also, man würde sich das vielleicht wünschen, aber man weiß, dass es nicht möglich ist. Deshalb würde ich den ersten Teil mehr oder weniger unterschreiben, was Sie gesagt haben. Im zweiten Fall, ich kenne auch diese Fantasien nur bei den allerextremsten, durchgeknalltesten, also solche Kahana-Typen und so weiter und so fort. Und auch die berufen sich auf Gott dabei. Das heißt also. So, jetzt war hier vorne noch eine Frage, bitte. Ja, Männer? Ja, da ist eine Dame. Wo? Ja, ich habe es nicht gesehen. In Vereinigten. Ja. In den USA leben 6 Millionen. Wir müssen vorkommen. Ja. 2% der Staatsbürger. Vielleicht ein bisschen in die Mitte. Oder vielleicht. Sie stehen am Lautsprecher, deswegen. Oder vielleicht jetzt ist gut. In den USA sind 2% der Einwohner Juden. 6 Millionen. Mich würde jetzt interessieren, wie die Mehrheit zu dieser ganzen Problematik steht. Ich gehe davon aus, dass es sehr viele hochintelligent sind und die das natürlich auch sehen, wie es läuft. Wir wissen, dass ohne die USA der Staat Israel nicht mehr existieren würde. Vor allem hier zum Teil in Tel Aviv oder Jerusalem Entscheidungen getroffen werden, die nicht mal abgestimmt sind. Also man ist sehr eigenmächtig. Meine Frage ganz konkret. Wie schätzen Sie ein die Rolle der 6 Millionen US-Staatsbürger jüdischen Glaubens oder Herkunft, das hier sind? Welchen Einfluss haben Sie auf die Politik? Vor allen Dingen auf die ganzen aggressiven Fragen. Auf wessen Politik? Auf die israelische Politik. Also zunächst mal würde ich die 6 Millionen Juden nicht als ein homogenes Monolith bezeichnen. Sie haben orthodoxe Juden, sie haben assimilierte Juden, sie haben Reformjuden. Reformjuden werden übrigens in Israel nicht anerkannt, das heißt, beziehungsweise die haben nichts zu bestellen. Und von daher haben sie auch ihren Abstand gegenüber Israel. Und es gibt natürlich die sehr viele Juden, die, obwohl sie selber nicht in Israel leben, sich dennoch irgendwie mit Israel identifizieren, weil das eben ein sogenannter jüdischer Staat ist. Ich würde da so differenzieren wollen. Die Frage, welchen Einfluss sie auf Israel haben, ist folgendes. Man geht immer davon aus, dass die Amerikaner über die jüdische Lobby manipulierbar sind, dass die amerikanische Politik manipulierbar ist. Ich glaube, das ist eine antisemitische Einschätzung. Ich glaube nicht, dass die jüdische Lobby wirklich etwas Grundlegendes für die Amerikaner bestimmen kann. Sie sehen das übrigens auch daran, dass dieser eine Spion, der amerikanisch-jüdische Spion, die Juden dann dort befreit, ihn befreit, und die Amerikaner sagen, das ist nicht in unserem Interesse, ihn zu befreien. Ich will das mal so ausdrücken. Die Israelis wissen, dass sie für die Amerikaner im Kalten Krieg ein Faktor des geopolitischen Interesses im Nahen Osten gewesen sind. Sie wissen auch, dass sie es weiterhin bleiben, obgleich schon wesentlich geschwächt, gemessen an die Zeit des Kalten Krieges. Aber wenn ich das jetzt grundsätzlich mal formulieren sollte, kann ich Ihnen eine Sache sagen. Den Amerikanern ist es mehr oder weniger egal, ob Palästinenser und Juden sich gegenseitig niedermetzeln, solange die geopolitischen Interessen der Amerikaner nicht tangiert sind. Sollten die geopolitischen Interessen der Amerikaner tangiert sein, werden die Amerikaner sehr schnell eingreifen und Israel in die Knie zwingen, wenn sie das wollten. Amerikaner können es sich leisten, es nicht zu wollen. Sie können es sich leisten, mehr oder weniger mögen die Kinder dort spielen. Sie haben ja gesehen, wie jetzt Kerry da wie an Hampelmann irgendwie rum und so weiter und hat sich sogar erniedrigen lassen und so weiter und so fort. Aber das ist auch nur deshalb, weil man sich auch leisten kann, weiterhin das, sollte es im Nahen Osten wirklich dann wirklich brenzlig werden, wirklich brenzlig heißt für die Amerikaner, dass die Energieressourcen von Amerikanern mehr oder weniger beherrscht oder mitbeherrscht, wenn die bedroht würden, dann würden die Amerikaner sehr schnell reagieren. Sie konnten das übrigens im Vorfeld des Irakkrieges sehen. Von 91, 92 rede ich jetzt. Als die Amerikaner gemerkt haben, hier läuft irgendetwas, das gegen unsere Interessen, und dann ein Felsbrocken wie Yitzhak Shamir, also ein Mann, der wirklich zu nichts zu bewegen war, schnell nach Madrid damals beordert haben, jetzt gehst du und redest, und selbst er musste dann damals reden. Aber solange es nicht, dann ist, und deshalb meine ich auch, dass die amerikanischen Juden ganz unterschiedliche Einflüsse auf die israelische Politik haben. AIPAC ist natürlich immer auf Seiten der israelischen Staatsmänner, die dorthin kommt, und Netanyahu, so sehr er persona non grata im Weißen Haus ist, ist eine persona super grata bei AIPAC. Das bedeutet sich sozusagen die Streicheleinheiten und den Narzissmen. Wenn man Reformjuden interviewt, dann hören Sie, dass Sie aus Israel eine Riesenwut haben, weil Sie sozusagen vom orthodoxen Establishment nicht anerkannt werden. Die allermeisten amerikanischen Juden sind assimiliert. Die sagen, es ist gut zu wissen, dass ihr da drüben existiert, aber ihr seid nicht relevant für unsere Identität als amerikanische Juden, beziehungsweise als jüdische Amerikaner. Und es gibt die orthodoxen Juden, die teilweise mit Israel gar nichts am Hut haben und teilweise wie der Rabbi von Lubavitch seinerzeit die Bewegung hervorgerufen hat, die in Israel sehr viel Einflüsse hat, aber letztendlich auch nicht weiter relevant ist für die israelische Politik. Das heißt also, die Amerikaner, die Jüdischen, die Juden in Amerika haben so gesehen keinen Einfluss. Die Frage, ob AIPAC Einfluss hat, ich versuchte das gerade zu analysieren, zu sagen, wer das sagt, mehr oder weniger die Weisen von New York beschwört, irgendwie als andere. Sollte sehr vorsichtig sein damit. So, bitte, jetzt hatten Sie sich gemeldet. Hier zum Beispiel. Können wir noch was zu tun? Ja, sowas. Nicht heilen. Nein. Ja. Nee, okay, er hat noch. Herr Zimmermann, vielen Dank für Ihren Vortrag. Es ist ein Genuss, Ihnen zuzuhören, Ihre Analyse, Ihren Sachverstand, Ihre Offenheit. Vielen, vielen Dank. Es ist ein Genuss, das zu hören. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass Sie öfters oder vielleicht überhaupt viel mehr in den Mainstream-Medien, im Fernsehen in Deutschland auftreten würden. Vergessen Sie das. Ich weiß, ich kann es mir nicht vorstellen, was die Gründe sind. Ich würde es mir trotzdem wünschen, ich äußere einfach diesen Wunsch. Weil es ganz wichtig ist, dass Stimmen wie die Ihre im öffentlichen Disput in Deutschland zu hören sind. Ich glaube, da könnten sie auch viel für Israel tun oder für die Israelis oder überhaupt für die Juden in der Welt. Also das würde ich für ganz wichtig halten, wenn man sieht im Fernsehen, in den Talkshows, wenn es um die Frage geht, sehen könnte. Erstmal danke für die Blumen. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir auch da realistisch sein müssen. Es gab Zeiten, wo die Mainstream-Medien, die Schriftmedien, also Frankfurter Rundschau und die FAZ und die Süddeutsche und so weiter, mich um Beiträge gebeten haben, wo ich auch regelmäßig auch im Fernsehen in Dreisat auftrat und so weiter und so fort. Lang ist es her. Seitdem man weiß, dass ich in der Junge Welt Ladengalerie auftreten. Seitdem man entdeckt hat, dass ich um Gottes Willen nicht nur israelkritisch bin, sondern auch noch ein Marxist bin, ich weiß nicht, was Schwere wiegt, ist das zu Ende gegangen. Allerdings muss man sagen, dass das Neues Deutschland mich auch schon seit längerer Zeit um nichts mehr gebeten hat. Apropos Mainstream-Medien, ja. Was ich versuche zu sagen ist, es entsteht im Moment, jetzt wollen wir mal von meiner Person mal absehen, die ist wirklich nicht so relevant. In Deutschland herrscht ja eine Verbandelung mit Israel, die schon sich seit Anfang der 50er Jahre hergestellt hat mit dem Wiedergutmachungsabkommen. Die Israelis wollten das Geld haben, die Deutschen wollten zahlen müssen. Und zwar deshalb, weil das ja das Kriterium dafür war, dass man erstmals eine Materialisierung der Sühne machen konnte und dadurch auch in die Völkergemeinschaft wieder eintreten konnte. Das Problem, das damit einherging, war, dass seit damals Deutschland es sich nie einfallen lassen würde, staatsoffiziell, medienoffiziell und so weiter, eine radikale Kritik der Israelis zu machen, weil das unweigerlich von den Israelis ausgelegt würde und auch vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Also ich meine, das ist wirklich ein Verein, der in Israel mehr oder weniger ignoriert wird, aber hier zu einer Instanz geworden, Moralinstanz. Ich kann das gar nicht begreifen, wie das eigentlich, ich kann sehr wohl begreifen, wie das gekommen ist. Das Problem ist nicht, ob ich gerne auftreten würde in den Medien, sondern ob es sich die Medien leisten können, so einen wie mich überhaupt heute zu leisten. Und ich fürchte sehr, dass das nicht der Fall ist. Und was ich damit sagen will, ist nicht so sehr die Frage, ob ich damit dadurch gekränkt bin oder nicht. Ich bin nicht dadurch gekränkt. Sondern, dass das darauf auf ein Grundelement, darüber habe ich auch einiges geschrieben, wenn Sie wollen, schicke ich Ihnen Texte zu, ein Grundelement der politischen Kultur Deutschlands anbelangt, was gerade Juden und Israel und die Neuralgie, die für Deutsche damit einhergeht, die mehr oder weniger diesen Staat, der eine relativ offene Medienkultur hat und so weiter und so fort, an diesem Punkt wirklich blauäugig werden lässt, blind werden lässt, ganz bewusst. Also ich weiß, dass die Merkel den Netanjahu schon am Telefon angebrüllt hätte, warum er sie belügt. Aber auch nur zwei Tage später, um wieder klarzustellen, kein Krach mit Israel und so weiter. Das Problem besteht darin, dass die Instrumentalisierung des Holocaust für politische Belange nicht nur in Israel stattfindet, sondern hier nicht minder stattfindet. Und die Art und Weise, wie es hier stattfindet, tötet im Grunde genommen die Möglichkeit, überhaupt das einzusehen, was ich hier versuche, auch in der Ladengalerie schon seit 10 Jahren zu predigen. Es wäre schön, wenn endlich mal die deutsche politische Kultur begreifen würden, dass nicht alle Juden Zionisten sind und nicht alle Zionisten Israelis sind und nicht alle Israelis Juden sind. Und daraus sich dann extrapolieren lässt, dass Antisemitismus und Antizionismus und Israelkritik 3 Paar Schuhe sind. Aber das ist bei aller Liebe nicht zu machen. Bis zum Jahre 2003, 2004 war das noch irgendwie, da war ich noch eine willkommene Person. Ich werde damals mehr oder weniger aufs Glatteis gesetzt. Es gereicht mir zur Ehre, muss ich übrigens sagen. Mit so einer politischen Kultur will ich auch gar nichts zu tun haben. Jetzt sind noch viele Fragen. Teils Orban, ja? Anna Fink hat sich gemeldet und Sie? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Sie so ein einsamer gibt noch 12. Nein, mir fällt immer wieder die Frage ein, ich weiß nicht, ob Sie die beantworten können, warum ist diese Vernunft, die Sie darstellen, im Grunde sind Sie ja wirklich ein Patriot. Sie sind ein wirklicher Patriot. Weil Sie an der Existenz des Volkes im Staate Israel an Fortbestehen interessiert sind. Aber wie erklären Sie sich, dass es so wenige Rufer in der Wüste gibt? Jetzt habe ich eine Stunde lang versucht, das darzulegen. Das ist eine eher rhetorische Frage, die Sie stellen. Schauen Sie, das Problem besteht in der Tat darin, wenn Sie Psychologe sind, dann wissen Sie doch, erstens, wie Neurosen zustande kommen. Sie wissen auch, wie leicht sich Sachen verdrängen lassen. Sie mehr als andere wissen auch, wie Vernunft sehr oft eingesetzt wird, um Sachen zu rationalisieren, die wo ganz anderes liegen, die wo ganz anders liegen. Sie wissen auch mehr oder weniger, wie dieses Verdrängte, wie ich vorhin sagte, darauf insistiert, immer wiederzukehren. Aber Sie müssen auch besser als jeder andere im Raum hier wissen, dass es nichts Schwieriges Leben gibt, als sich von seiner Neurose zu verabschieden. Ja, aber Sie sprechen wirklich von einer kollektiven Neurose jetzt. Ich rede von einer kollektiven Neurose, die in keiner Hinsicht leichter ist zu überwinden. Denn wie gesagt, deshalb habe ich auch die Willenskategorie eingebracht und sie versucht auch ins Ideologische und ins Strukturelle zu übersetzen. Das Problem besteht in der Tat darin, dass ich mich selber, das was Sie gerade, es will Ihnen nicht eingehen, es will auch mir nicht eingehen, nicht warum ich einsame Rufe in der Wüste bin, sondern warum begreifen Sie nicht, dass das was Sie machen zum unweigerlichen Untergang dessen, was Sie sozusagen betreiben wollen, warum begreifen Sie das nicht? Und was ich versucht habe, mit der Hilfe von Stefan heute Abend zu machen, ist, in dem Buch habe ich es also kompakt dargelegt, darzustellen, warum ich meine, dass dem so ist. Und ich glaube, das Problem besteht darin, dass wenn die Vernunft, wie es Francisco Goya so schön dargestellt hat, wenn die Aufklärung und die Vernunft schläft, dann sehen Sie die großen Fledermäuse irgendwie dann aufsteigen. Und mit diesen Fledermäusen müssen wir uns ideologiekritisch auseinandersetzen. Ich habe in der Tat also keine bessere Antwort, als was ich Ihnen angeboten habe. Könntest du noch ganz kurz was sagen? Bitte, zur Siedlungspolitik, ist ganz kurz. Also. Zur Siedlungspolitik im Augenblick, auch im Zusammenhang mit dem Zionismus. Die Siedlungspolitik, die ich mehr oder weniger als ein Ausläufer dessen, was ich vorhin den Expansionismus genannt habe, ist mittlerweile viel schlimmer, als was es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen ist, weil es mittlerweile eine religiöse Komponente hat. Diese religiöse Komponente hat dazu geführt, dass das, was die Vernunft, das heißt also beispielsweise erobertes Land als politisches Faustpfand für Friedensverhandlungen anzusehen, steht mittlerweile überhaupt nicht mehr zur Disposition. Das ist Gott verheißenes Land und die Rückgabe dieser Gebiete würde ja bedeuten, gegen Gottes Willen zu handeln. So rede nicht ich, aber so reden diejenigen, die im Staat darstellen. Und die Siedlungspolitik mittlerweile ist ganz dezidiert von Leuten wie Naftali Bennett und von Lieberman, früher von Sharon und so weiter, geführt, um, was ich hier versucht habe darzustellen, um jegliche Möglichkeit eines Friedens zu vereiteln. So ist das geführt. Und wenn man sagt, aber früher oder später muss das sich doch irgendwie auflösen, ich habe versucht zu sagen, wie es sich auflösen kann, beziehungsweise in was es dann ausarten wird, wenn es negativ aus sich auflöst. Das heißt, wie es dann zum Apartheidstaat kommt. Und wäre es möglich, eine positive Lösung zu finden? Die negative erleben wir erlaubt. Ich habe gesagt, wenn man nicht die Zwei-Staaten-Lösung eingeht, geht man auf den Ein-Staaten-Lösung, wie der Kollege das vorhin gesagt hat, beziehungsweise auf den binationalen Staat. Der kann jetzt entweder positiv oder negativ. Positiv im Sinne, dass man wirklich demokratisch anerkennt, hier ist eine andere Kollektivität und wir leben gemeinsam. Ja. Ein feuchter Traum von mir. Du weißt ja, ich esse Hummus viel lieber als gefilten Fisch. Also das ist ja vollkommen klar. Das ist, aber, und das ist jetzt die Sache, wenn man das nicht positiv ausgehen lässt, also wenn die Minorität eine Majorität oder irgendwie die gleiche Parität irgendwie in einem Hierarchieverhältnis, dass die einen die anderen beherrschen, dann heißt das, das ist ein Apartheidstaat. Nicht rassistisch im biologischen Sinne, aber rassistisch im xenophobischen, im ethnischen Sinne und so weiter und so fort. Und ja, das ist eines der beiden Möglichkeiten. Es gibt viele, die sagen, dass wir heute schon einen Apartheidstaat haben. Und was ich versuche die ganze Zeit herauszustreichen, wenn das dann staatsoffiziell verkündet wird als Apartheidstaat, dann sind wir an einen Punkt gelangt, der mehr oder weniger den Zionismus von einer ganz anderen Warte ad acta gelegt haben wird. Entschuldigen Sie, welche Einstellung haben Sie zu Shlomo Sand? Shlomo Sand, mit dem teile ich das Zimmer an der Tel Aviv Universität. Tel Aviv Universität gibt vollen Professoren nicht unbedingt jedem ein Zimmer, sondern sie nimmt ein Zimmer und unterteilt es mit einer Trennwand aus Gips. Auf der einen Seite sitze ich, auf der anderen Seite Shlomo Sand. Was mich immer wieder zu Weißglut bringt, ist die Tatsache, dass der gemeinsame Airconditioner, die Klimaanlage, er hat 2/3 bekommen und ich nur 1/3. Schauen Sie, über Shlomo Sand können wir jetzt groß reden. Shlomo Sand packt das Problem wo ganz anders an. Also ich bin beispielsweise, um das zu unterscheiden, ob es ein jüdisches Volk gibt oder kein jüdisches Volk gibt, ist für mich eine Frage, die nicht minder berechtigt gestellt wird. Gibt es ein deutsches Volk oder kein deutsches Volk oder gibt es ein französisches Volk und so weiter. Der ganze Volksbegriff ist mir fremd, auch ihm, aber er bezieht es nur auf das jüdische Volk. Ich frage, warum? Er erklärt, warum er kein Zionist, warum er im Grunde genommen ein Antizionist ist, also warum der Zionismus nicht in die Welt gekommen ist, nicht hätte kommen dürfen. Ich habe das nie so für mich in Anspruch genommen. Ich sage, der Zionismus war zu dem historischen Zeitpunkt, als er entstanden ist, eine historische Möglichkeit, manche würden sagen sogar Notwendigkeit. Ich war daher nie Antizionist, der essentiell sagt, der Zionismus hätte nie entstehen dürfen. Aber ich bin heute kein Zionist, weil ich sage, wenn der Zionismus zu dem geworden ist, was er geworden ist, habe ich damit nichts mehr zu schaffen. Ja? Schlomo und ich haben einen großen Dialog unter uns. In manchen sind wir stimmen wir überein, in anderen Sachen vielleicht weniger. Im Großen und Ganzen ist er aber einer von den 12 Rufern heute. So, Blick auf die Uhr, es ist 9 Uhr, ich weiß nicht, du bist heute Opfer der Deutschen Bundesbahn geworden und musst morgen auch noch auf der Kirche. Komm nicht mit der Deutschen Bundesbahn, wenn die Leute weiter wollen, ich bin bereit. Also, Sie heißt der Deutsche Bahn, ja. Gut, Sie haben sich gemeldet und Sie bitte. Nee, hinter Ihnen der Herr. Entschuldigung. Herr Zucker, ich habe eine Frage, dass Sie noch in Israel arbeiten, hat ja wohl auch damit zu tun, dass Sie noch Hoffnung haben, dass sich was tut. Gleichzeitig haben Sie bei dem Interview gesagt, diese enorme Verdrängungsleistung, die die israelische Gesellschaft hat, um das überhaupt so hemmen zu können. Was müsste passieren, damit Sie das Land verlassen und glauben Sie, dass das Land nur überleben kann, wenn es Hilfe von außen bekommt? Gegenfrage, Herr Jepsen. Was müsste denn passieren, damit Sie das deutsche Land verlassen? Antworten Sie mir nicht. Ich sage Ihnen noch was anderes. Es ist kein Kriterium, ein Land zu verlassen, ist kein Kriterium für eine emanzipative Aussage. Das heißt, das persönliche Heil kann man ja mehr oder weniger suchen und ja, ich komme nach Berlin zwischendurch mal. Das Problem besteht doch nicht darin, dass ich persönlich irgendwie jetzt in dem Land lebe oder nicht in dem Land lebe, sondern inwieweit haben Leute wie ich noch in irgendeiner Weise noch was in diesem Land was zu bestellen. Das ist wohl Ihre Frage. Und wir haben nicht mehr sehr viel zu bestellen, was das anbelangt, was ich heute Abend thematisiert habe. Meine Seminare zu Kultur und zu Ideologiekritik und zu Marx und zu Freud und zu Adorno an der Tel Aviv Universität sind überbelegt. 50, 60 Leute sitzen hier im Seminar. Kein Problem. Das, was ich heute Abend hier elaboriert habe, da haben Leute wie ich oder Uri Avneri oder Shlomo Sand oder Gidon Levi oder Mira Haas oder Yitzhak Lau, es gibt da so einige Rufe und so weiter, wir haben nichts zu bestellen. Also wir sind eine verschwindende Minderheit, von der man vielleicht eines Tages, wenn die ganze Sache sich in Wohlgefallen aufgelöst haben wird, dann sagen, wenn es positiv sein wird, dann, naja, immerhin haben sie das vorangetrieben, und wenn das in eine Katastrophe enden wird, werden sie sagen, naja, zumindest waren sie Rufe in der Wüste. Auch das ist was. Ich meine, auch Rufe in der Wüste zu sein, ist zwar nicht sehr befriedigend, aber und wenn man noch ein Professorengehalt dafür kriegt. Eine dritte Klimaanlage. Bitte Sie. Professor Zimmermann fragt. Sie wollten Zimmermann sagen, nicht wahr? Wie reagiert die israelische Gesellschaft, nicht so sehr die Regierung, das haben wir ja schon auch in der Neuen Welt gelesen, auf die zunehmende diplomatische Anerkennung europäischer Staaten Palästinas? Also Schweden. Und jetzt hat das britische Parlament mit Mehrheit, mit großer Mehrheit, das wird ja wahrscheinlich noch folgen. Die Frage lässt sich so mehr oder weniger beantworten, wie man sagt, wie reagiert die deutsche Gesellschaft darauf oder die französische Gesellschaft. Es gibt ja nicht die deutsche und französische Gesellschaft, die irgendwie einheitlich darauf reagiert. Was ich aber, wenn ich dennoch idealtypisch antworte, ich meine, ich habe es ja nicht untersucht, das ist auch ganz frisch und so weiter. Aber was ich sagen kann, dass die Mentalität von die da drüben sind Antizionisten, die da drüben sind Antisemiten, diese Mentalität grassiert ziemlich in der israelischen Gesellschaft. Es gibt natürlich auch Leute, die das anerkennen. Es gab beispielsweise 200 Intellektuelle, die das britische Parlament angeschrieben haben, gesagt haben, bitte erkennt den palästinensischen Staat an. Also auch sie sind ein Teil der israelischen Gesellschaft, aber wenn sie den Durchschnittsvorstellen, das ist so das Durchschnittshänschen mehr oder weniger, in Israel interviewen, dann sagen sie gleich, ach, die Europäer, und das waren schon immer anti-jüdisch und antizionistisch und so weiter und so fort. Und sie können ja im Grunde genommen trotzdem die Politik und die Gesellschaft zusammenführen. Denn die Frage ist, wenn die Politik so reagiert, wie sie reagiert, was ich versucht habe darzustellen, dann ist die große Frage, wer hat denn diese Politik gewählt? Schon seit Generationen schon gewählt. Schon die ganzen letzten 60 Jahre. Immer wieder hat man Regierungen gewählt, die nicht bereit waren, Frieden zu machen. Für die sind natürlich solche Momente wie die Briten und die Dänen und die Schweden und so weiter, das sind alles, für die ist das irgendwie gegessen. Also klar, und diese Mitten. Also damit ist auch das Problem auch schon gelöst. So, dann hinten am Fenster, Sie hatten sich gemeldet. Ja, ich wollte nur sagen, klar, Jahresrente auch vor dem Gaza-Krieg in Israel und mit einer politischen Reise da haben viele Gruppen getroffen, die nach wie vor für den Friedensprozess arbeiten, also neben den 12 Buchern, es gibt durchaus Zivilgesellschaft, die daran arbeitet, unter anderem eine Organisation, die halt in Jerusalem Stadtführungen macht und sehr deutlich zeigt, auch israelischen Staatsbürgern, das heißt nicht nur für uns als Christen gedacht, wie inzwischen die Siedlungspolitik vorangeschritten ist, sodass eine Zwei-Staaten-Lösung, wie du das auch sagst, nicht mehr möglich ist. Und sehr, sehr deutlich wurde, dass letztendlich also die Gesellschaft so polarisiert ist, dass es auf den Bürgerkrieg hinausläuft. Und ich denke, das ist jenseits der Psychologisierung oder psychischen Gründe, warum es immer wieder, also warum es dazu gekommen ist, ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, Sie haben recht, nur ich kenne auch die meisten Gruppen, bei manchen von denen arbeite ich, also auch die etablierten, so wie Bezellem beispielsweise oder Sochot und so weiter, ich kenne die ganzen Gruppen oder Breaking the Silence und die Leute und Anarchist Against the Wall und so, ich kenne diese ganzen Gruppen, finde es auch großartig, dass es sie gibt und so weiter. Und die betreiben auch eine politische Arbeit, so wie auch ich hier heute politische Arbeit betreibe. Aber ich glaube, die wissen auch selber, welchen Stellenwert sie einnehmen in der Gesamtkomplex der israelischen politischen Kultur. Das sind natürlich Gruppen, die man unterstützen muss, auf die man auch sogar stolz sein darf teilweise. Aber das ist natürlich eine verschwindende Minderheit, die auch keinen Effekt nehmen kann, keinen Effekt ausüben kann bei der Gründung einer Alternativen, also einer Gegenkultur. Die Friedensbewegung in Israel, die seinerzeit noch vermochte, 120.000 Leute mit Handschlag, also mit Fingerschnalzen auf die Straße zu bringen. Peace now, Shalom Achshav, existiert schon seit Jahren nicht mehr. Das heißt, sie existieren, aber die vegetieren vor sich hin. Das heißt, sie sind im Winterschlaf, schon seit Rabin sind sie im Winterschlaf und so weiter. Und das bedeutet mehr oder weniger, dass wir auf der einen Seite dauernd sagen, Frieden, Frieden, Frieden, aber diejenigen, die es vermöchten, heute nicht nur als Kleinstarbeit, sondern wirklich auch mal eine Massendemonstration zu generieren, die sind heute nicht mehr zugegen. Shalom Achshav kann heute reden, wie viel es will. Sie bringen 4.000, 5.000 Leute auf die Straße und auch die werden heute mittlerweile von faschistischen Gruppen attackiert, wie es jetzt während des Gaza-Krieges passiert ist. Es gibt Trupps, die mittlerweile schon ganz systematisch in die Demonstration von Linken reinfahren und teilweise die Leute krankenhausreif geschlagen haben. So, Susanne Willems, bitte. Also manchmal gibt es Veranstaltungen, wo durch viel Erklärung die Dinge verständlicher werden, einfach wie Wasser und Brot. Und manchmal gibt es solche, wo sie mit zunehmender Erklärung kompliziert erscheinen. Meine Frage, und in so einer scheine ich mich zu befinden heute, meine Frage ist, welcher Partner auf palästinensischer Seite soll im eigenen Land unter der eigenen Bevölkerung dafür werben, das Recht auf nationale Selbstbestimmung aufzugeben, zugunsten eines noch nicht bestimmbar, in welche Richtung sich entwickelnden nationalen Staats? Ich glaube, weder auf israelischer Seite noch auf palästinensischer Seite gibt es heute Partner, die das zu tun vermöchten. Aber wenn, ist doch auch keine Weggabelung. Doch, es ist eine Weggabelung objektiv. Es ist eine objektive Weggabelung. Es gibt heute noch nicht die historischen Protagonisten, aber das ist die Entwicklung, die sich dann entweder, wie ich sagte, objektiv, ich sagte, über das subjektive Bewusstsein hinaus, objektiv auf einen Zustand entwickelt, wo 4-5 Millionen unter israelischer Oberhoheit lebende Palästinenser von Israel beherrscht werden. Das ist objektiv der Fall. Ich glaube, der Partner, den man heute rekrutieren könnte für eine Zwei-Staaten-Lösung, den gibt es und der es auch versucht hat, die ganze Zeit voranzutreiben, das wäre Abu Mazen, das wäre Abu Abbas. Den will Israel aber kaltstellen. Deshalb hat Israel auch die gegen ihn. In Israel gibt es noch niemanden, der den binationalen Staat haben will. In Palästina gibt es noch niemanden, der den binationalen Staat haben will. Und deshalb bewegen wir uns auf das, was ich ganz mit Vorbedacht nicht den binationalen Staat, sondern eine binationale Struktur genannt habe, die dann entweder als Apartheidstaat oder, wenn man dann zur Raison gekommen ist, dann, und wer das dann sein wird, habe ich keine Ahnung, ich weiß auch keine Ahnung, wann das passieren wird. Es ist übrigens, Sie haben vollkommen recht, eine ziemlich komplizierte und verzwickte Situation. Bitte Sie. Ja, ich wollte noch mal fragen, nach den psychischen Kosten der gegenwärtigen israelischen Politik, besonders für die junge Generation, die Aussichten für einen jungen Israeli, besonders für einen männlichen jungen Israeli, sind ja sehr düster. Man muss in den Krieg ziehen, man muss Verbrechen begehen in gewisser Weise. Man kann nicht in Frieden leben. Das muss ja auf das Individuum und auf die Generation sich ganz negativ auswirken. Schauen Sie, es gibt zweierlei oder mehrlei Möglichkeiten, wie es sich auswirken kann. Sie wissen ja auch, wenn ein Kind geschlagen worden ist, kann es dann entweder dann ein Elternteil werden, das seine Kinder nicht schlägt, oder ein Elternteil werden, das seine Kinder umso mehr schlägt. Nicht wahr? Also das sind Möglichkeiten, die wir kennen. Es gibt israelische Jugendliche, die beispielsweise auch hier 18.000 bis 30.000-fach in Berlin vertreten sind, die sagen, ich habe den ganzen Scheiß satt, ich will damit nichts zu tun haben, das sind Lebenskosten, die ich nicht ertragen will, ich will nicht in Kriege ziehen und die gehen dann nach Berlin. Übrigens ein besonderer Stachel für die israelische Gesellschaft, denn Berlin, Deutschland, man zieht zionistisch von Israel nach Deutschland zurück, um Gottes Willen. Aber es gibt, wie Sie wissen, ja auch genügend Leute, die gerade aus der Situation, die Sie beschrieben haben, und wenn das falsche Bewusstsein, dafür die Ideologie besonders manipulativ wird, gerade die Quintessenz oder die Konsequenz dann ziehen und sagen, dann wollen wir erst recht in Kampfeinheiten rein. Dann wollen wir erst recht die Araber loswerden. Und es gibt eine ganze Menge Kontaminierungen, Vergiftungen heute von großen Beständen der israelischen Jugendlichen, die in diese Richtung geht. Eine Faschisierung der israelischen Jugendlichen. Die machen sich dann nicht irgendwie die große Frage, was habe ich für Möglichkeiten, sondern erst dann, wenn diese Möglichkeiten sozusagen sie am Fleisch angreifen. Das heißt also, wenn sie nicht mehr fähig sind, eine Wohnung zu kaufen und so weiter, dann machen sie den kleinen sozialen Aufstand und so weiter, und auch den machen sie nicht einmal. Das heißt, was hier der Ladengalerie aus einer Perspektive einer deutschen Wohlstandsgesellschaft gefragt wird, sieht für den israelischen Jugendlichen ganz anders aus. Denn das würde ich auch immer wieder fragen wollen. Warum wirst du dir deine Zukunft verbauen, indem du zulässt, dass 40-50% des Staatsbudgets in die Anschaffung von Waffen geht? Das sind doch deine Wohnungen, das ist doch deine Schulausbildung, das ist deine universitäre Ausbildung, das ist doch dein Lebensstandard, der da aufs Spiel gesetzt wird dadurch. Und die Antwort ist, wir haben keine andere Möglichkeit. Warum? Wir haben ja ein Sicherheitsproblem. Wie haben wir ein Sicherheitsproblem? Naja, die anderen wollen uns doch dauernd vernichten, die wollen uns doch dauernd angreifen. Das hat sich so eingefräst, dass die Möglichkeit, dass man ihm sagt, aber wenn wir Frieden machen würden, dann bräuchten wir nicht so ein Budget und du könntest dann irgendwie ganz anders auch mit deiner Zukunft umgehen, dass diese Sache für die Leute eine Provokation, eine antisemitische, antizionistische Provokation sich für die Leute anhört. Oder, was sehr viel Mode geworden ist in letzter Zeit, das sind linke Träumer, Schlafwandler. Das ist das jetzt mehr oder weniger. Man hat sogar einen Begriff dafür auf Hebräisch, wie das, was ich gerade gesagt habe, linke Schlafwandler, die alle narkotisiert sind, also die keine Ahnung haben, wovon, was die Realität ist. Also was für sie sich als Vernunft anhört, hört sich für sehr viele Israelis und sehr viele Jugendliche als blödes, realitätsfernes Gerede. Ja, Eberhard Schulz. Ich glaube, solange selbst bei führenden linken Politikern das Staatsräson des Verhältnisses zu Israel, werden wir auch das Vergnügen, Moshe Zuckermann im Fernsehen zu sehen, noch verzichten müssen. Dafür können wir es ja hier tun. Ich habe zwei Fragen: Rassismus und USA im Einfluss des Westens. Damit möchte ich anfangen. Wenn zwei Fragen, dann bitte zwei kurze, wenn es geht. Ich hatte ja gesagt, keine zwei Fragen, deswegen. Ach so, ja. Ja. Zwei Fragen, wie viel erstmal? Das ist praktisch. Es gibt ja Thinktanks in den USA, die seit einigen Jahren sagen, wir brauchen diesen Brückenkopf, können wir uns nicht mehr darauf verlassen, wir sollten uns Türkei oder anderswo hin orientieren und lieber da unsere Interessen durchsetzen. Öl und so weiter wurde angesprochen. Frage, ist das angekommen bei der herrschenden Politik? Und zweite Frage, das hängt damit eng zusammen. Die neuen Entwicklungen, die ja sehr überraschend sind, dass Israel zum ersten Mal nicht mit dem Westen gestimmt hat und nicht Russland verurteilt hat kürzlich, wie hängt das damit zusammen? Das finde ich eine spannende Frage, und dann habe ich noch ich glaube, die Grundmatrix der israelischen Politik oder das israelische Bewusstsein gegenüber Amerika ist, übrigens Amerika war immer der feuchte Traum der Israelis, also so wollen sie sein, so wie die Amerikaner, vor allem was das Konsumverhalten und so weiter anbelangt. Ich glaube, dass die Grundmatrix, das, was Thinktanks, die irgendwie Alternativen denken und so weiter, ausblenden. Das heißt also, das ist nicht angekommen. Weder in der hohen Politik ist es nicht angekommen und ohnehin nicht in der Publizistik und so weiter und so fort. Woran kann man das bemessen? Sie sehen das Verhältnis von beispielsweise Obama und Netanyahu. Ich meine, Netanyahu hat sich doch einiges geleistet in letzter Zeit. Obama gegenüber, das eigentlich auf keine Kuhhaut geht, wie es so schön im Deutschen heißt. Das heißt also, der hat wirklich eingegriffen in die amerikanische Politik, in den Wahlkampf und zuletzt sogar Obama unamerikanischen Verhaltens bezichtigt, weil er das sozusagen von Sheldon und so weiter dort eingeflößt bekommen hat. Jetzt, was ich versuche zu sagen ist, und Sie werden mich entschuldigen, wenn ich da noch immer, wenn ich zynisch, zumindest sarkastisch genug bin, um Ihnen zu sagen, die Amerikaner schlucken das Ganze. Sie sagen auch, die Israelis, so wie das James Baker seinerzeit gesagt hat, hier ist meine Telefonnummer, wenn ihr wollt, komme ich wieder zurück, wenn ihr nicht wollt, dann seht zu, wie ihr zu Rande kommt. Die Amerikaner könnten heute was viel Besseres machen als Think Tanks. Die könnten beispielsweise die 3-4 Milliarden, die sie Israel jedes Jahr geben, einfach mal stornieren. Genau. Können sie doch machen, von heute auf morgen. Der amerikanische Präsident ist von Netanyahu dermaßen beleidigt worden, also schon aus narzisstischen Gründen, würde ich sagen, stornieren. Ist nicht zu haben, ist nicht zu machen, weil die Amerikaner sagen, nein, das sind unsere Bündnispartner und so weiter und so fort. Und was mit Bündnispartner jetzt, wenn ich das dekodieren darf, heißt, dass mehr oder weniger, solange wir wirklich nicht tangiert sind davon und auch einige Vorteile daraus beziehen können, beispielsweise die Tatsache, dass der israelische Geheimdienst uns zugutekommen kann in Sachen, die wir brauchen und so weiter, wird es nie dazu kommen, dass Amerika wirklich gegen Israel ernsthaft vorgehen wird. Amerika hätte längst schon, und alle haben gehofft, dass als Obama gewählt worden ist, dass es jetzt die Zeit gekommen ist, dass der Mann jetzt sagt, ich will endlich Frieden haben und dass das durchsetzt. Das ist für mich eine der großen Enttäuschungen. Also der Mann, bei dem ich feuchte Augen bekam, als er gewählt wurde, weil ich sagte, ich konnte mich noch erinnern, in den 60er Jahren bin ich auf die antirassistischen, hier in Deutschland, im Ostdeutschland schon so weiter gegangen. Wer hätte damals gedacht, dass ein farbiger Amerikaner Präsident wird? Der Mann ist eine große Enttäuschung. Ich meine, der ist keine Enttäuschung im Sinne, was ich weiß jetzt, seine Krankenkassenangelegenheiten dort und so weiter. Aber was denn der Ostpolitik anbelangt, ist das eine große Enttäuschung. Und ich glaube, das liegt auf der Grundlinie der amerikanischen Politik. Bitte? Das liegt auch am System, gegen das er ankämpfen müsste. Ja, ja, also ich sage ja auch mehr oder weniger, dass das mehr oder weniger eine innere Logik verfolgt. Und von daher meine ich, dass das nicht nur nicht gelandet ist, sondern es wird von Israel abgehakt, mehr oder weniger. Die Frage mit Russland war noch nicht beantwortet, mit dem Abstimmungsverhalten, beziehungsweise der nicht erfolgten Verursacher. Es gab ja Versuche von Lieberman, der gesagt hat, wenn die Amerikaner uns jetzt über Obama so blöd kommen, dann versuchen wir das mal mit Putin und so weiter und so fort. Ja. Jetzt ist ein bisschen Putin in Verruf geraten in letzter Zeit, und deshalb hat man gesagt, machen wir es mal gemach, also nicht so schnell und so weiter. Diese Alternative, die auch von Lieberman kam, auf Putin beziehungsweise auf Teilstaaten der ehemaligen Sowjetunion, war keine ernstzunehmende Alternative. Die israelische Ökonomie, die israelische Wissenschaft, die israelische Gesamtausrichtung, selbst in der UN, ist so sehr auf Amerika ausgerichtet, dass Russland im Moment keine ernstzunehmende Alternative bilden kann. Die Frage zum Rassismus wäre ganz kurz. Wie kurz? Ganz kurz, bitte. Ganz kurz. Wie muss man diesen Rassismus verstehen? Mehr völkisch, national, wie wir ihn kennen, als Antisemitismus klassischer Form? Oder ist er vorwiegend religiös und kulturell konnotiert? Und gibt es in der Zivilgesellschaft und in der herrschenden Klasse irgendwelche Gegenmaßnahmen? Ich weiß von einem Jugendlichen. Jetzt wird sie nicht mehr kurz. Nee, der meint, ich weiß ja von Jugendlichen, der Integrationsbeauftragten des Tempel und Schöneberg mit Jugendlichen aus Israel und der Türkei und Deutschland in der Türkei. Das ist hervorragend gelaufen. Also es gibt zumindest offensichtlich nicht so tiefe Widersprüche überall, dass die Leute jetzt sagen, nee, mit solchen Menschen wollen wir nichts zu tun haben, die aus dem muslimischen Land kommen oder nicht mehr in die Türkei machen. Der Rassismus ist nicht religiös konnotiert. Übrigens, Rassismus war nie religiös konnotiert. Das war ja die Sache, dass der ursprüngliche Judenhass im Rassismus dann mehr oder weniger der Region nicht mehr bedurfte, das heißt im biologischen Rassismus nicht mehr bedurfte. Was ich sagen würde, ist übrigens, dass Rassismus auch dort, wo er sozusagen völkisch konnotiert war, das sollten wir als Marxisten auch immer, ich als Marxist, würde auf jeden Fall sagen, das war immer verbandelt miteinander. Also auch das, was sich sozusagen völkisch, national und von mir aus auch rassistisch gab, hat immer auch bestimmte gesellschaftliche, sozioökonomische Funktionen gehabt. Und auch Pogrome im alten Russland waren auf der einen Seite gegen die Juden, die das auserwählte Volk religiös konnotiert hatten, immer auch eine soziale bzw. eine Ableitungsfunktion und so weiter. Das heißt, es war immer miteinander verbandelt. Ich würde die Frage so stellen, welche Funktion hat der Rassismus heute für die Konsolidierung der israelischen Gesellschaft? Und da würde ich sagen, alle Art von Konnotationen, die sie gebracht haben, von Xenophobie, das hängt auch mit den Sachen zusammen, die ich hier dargestellt habe, über das Religiöse im Sinne von wir sind Juden, religiös, bis hin zu den sozialökonomischen Sachen, was wir sehen können mit dem ganzen Flüchtlingsstrom, der jetzt aus Schwarzafrika gekommen ist. Die Art und Weise, wie man damit in Israel umgeht, ist wirklich Rassismus par excellence. Also hier geht es wirklich schon um die Schwarzen. Übrigens, um die Schwarzen, auch jüdische Provenienz. Die Äthiopier, die gekommen sind, sind auch diejenigen, und da würde ich sagen, also auch irgendwie die untersten, bemittelsten Schichten gehören sie an und haben es nie geschafft in die israelischen Eliten, unter anderem auch wegen der Hautfarbe. Also so gesehen würde ich das eine irgendwie nicht analytisch auseinanderhalten. Es hat immer mehrere Funktionen. Die eine zentrale Funktion ist die Konsolidierung der israelischen Gesellschaft. Frau Schutz-Zuckermann, ganz herzlichen Dank. Ich würde sagen, das ist sehr fortgeschritten. Wer das Buch kaufen möchte, im Eingangsbereich gibt es ein paar Exemplare, 17,90 €. Da gibt es auch Listen, in die man sich eintragen kann, wenn man die junge Welt, in der Moshe Zuckermann leider viel zu selten in jüngster Zeit geschrieben hat, oder das wird sich jetzt sicher ändern nach dieser Veranstaltung. Er ist derjenige, der mich immer anruft, um zu sagen. Also, in letzter Zeit ruft er mich an. Das stimmt nicht. Jedenfalls also kann man sich da eintragen in die Liste und die junge Welt 3 Wochen kostenlos und unverbindlich mal kennenlernen. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, gerne. Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Kommen und noch einen schönen Weg ins Wochenende. Tschüss. Und Moshe Zuckermann wird auch noch signieren hier. Jetzt geht's schon los.